Kundgabe 5644. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.4.1953. Ostern. Auferstehung. Überwinden des Todes. Gedenket des Todes, doch fürchtet euch nicht davor, denn ich habe den Tod überwunden und bin auferstanden, um euch den Glauben zu geben, dass es auch für euch eine Auferstehung gibt zum Leben, das ewig währet. Der Tod ist überwunden. Ich habe das Leben erkauft allen, die leben wollen und das Gleiche tun, was ich tat auf Erden. Die Seele und den Körper in den Zustand des Lebens zu versetzen, der keinen Tod mehr zulässt, wenngleich die körperliche Hülle aufhört, ihre Tätigkeit zu verrichten, wenngleich der Mensch stirbt. Die Seele wird eingehen zum ewigen Leben und nimmermehr vergehen können. Und so brauchet ihr die Stunde des Todes nicht mehr zu fürchten, was wohl vor meinem Kreuzestod, vor meiner Auferstehung, berechtigt war. Denn die Pforte zum ewigen Leben war verschlossen. Ich musste sie erst öffnen, dass die Seele nun eingehen konnte in das Reich des Lebens. Durch meinen Tod am Kreuze erwarb ich allen die Berechtigung. Ich öffnete die Pforte und ich zeigte allen Menschen den Weg, der zu dieser Pforte führt. Ich zeigte den Menschen, wodurch sie sich das ewige Leben erwerben konnten, gleich mir, wie der Mensch selbst den Tod überwinden kann, der ein Zustand der Ohnmacht und Finsternis ist und also von einem Zustand in Kraft und Licht abgelöst werden muss, um überwunden worden zu sein. Die Menschen waren völlig geschwächten Willens im Banne dessen, der mein Gegner war. Sie waren untätig, weil sie kraftlos waren, denn ihnen mangelte die Liebe, die ihnen Kraft ohne Maß zugeführt hätte. Mein Gegner hatte die Menschen fest in seiner Gewalt. Er hinderte sie am Liebewirken und hinderte daher auch die Kraftzufuhr, die nötig war, zum Leben, zu einem Zustand freier Tätigkeit. Und ihr geschwächter Wille war Folge der Sünde. Ich aber nahm alle Sünden der Menschen auf mich. Ich sühnte die große Schuld durch meinen Kreuzestod und erwarb den Menschen nun einen verstärkten Willen. Ich löste die Ketten, mit denen mein Gegner sie gebunden hatte, und half ihnen, sich nun zu regen in Leben bezeugender Tätigkeit. Sie waren nun fähig, Werke der Liebe zu verrichten, wenn sie mich um Hilfe anriefen. Ich überwand den Tod, das heißt, meinen Gegner. Durch meinen Tod, mein Liebewerk für die geknechteten Wesen, bezahlte ich ihm das Lösegeld und kaufte euch also los. Ihr seid nun frei und könnet wieder wirken, wenn ihr lebet, wie ich es euch vorgestellt habe, auf Erden, in uneigennütziger Liebe zu Gott und zum Nächsten. Dann ersteht auch ihr aus dem Grabe des Todes zum ewigen Leben. Dann hält euch keine Macht mehr in der Finsternis zurück. Dann werfet ihr alle körperlichen Hüllen von euch und gehet frei in das jenseitige Reich ein, voller Lebenskraft und in strahlendstem Licht. Dann seid auch ihr in Wahrheit auferstanden von den Toten. Eure Seele kennet keine Fesseln mehr. Sie lässet nur noch das unreife Geistige zurück, die körperliche Hülle, um auch dieser noch das Ausreifen zu ermöglichen. Die Seele kann nicht mehr zurückgehalten werden von der Macht der Finsternis. Sie ist frei und strebet mir zu, der ich sie erlöst habe aus finsterer Gewalt, der ich selbst auferstanden bin am dritten Tage, um euch Menschen zu zeigen, dass ich den Tod überwunden habe. Amen.